entgleist. Wie die Bahn zum Sanierungsfall wurde und wie wir sie wieder flott bekommen. Es ist ein schöner Sommertag, kurz vor den Sommerferien. Knapp 30 Grad, strahlender Sonnenschein und überall fröhliche Gesichter. Wir sind auf dem Weg zum Bahnhof. Vor uns liegt eine Woche Schreibretreat in Niedersachsen. Eine Woche frische Landluft, die Hühner von Philipps Mutter im Ohr. Morgens gibt es frische Eier und wir können in Ruhe über Themen diskutieren und an diesem Buch arbeiten. Auf dem Bahnsteig des Berliner Hauptbahnhofs ist viel Betrieb. Wir schlängeln uns schon mal zum richtigen Abschnitt durch. Dann fährt unser Zug ein und wir sind verwirrt. Vor uns müsste definitiv Wagen 37 stehen. Auf der Anzeige steht aber Wagen 27. Egal, wir steigen ein und suchen unsere Plätze. Der Wagen ist jetzt schon überfüllt. Während immer mehr Leute reinkommen, wächst das Chaos. Auch mit den Reservierungen stimmt etwas nicht. Sie sind nicht angezeigt oder doppelt vergeben. Die Menschen im Waggon streiten sich um die Plätze, fauchen sich an, stehen fluchend auf. Plötzlich ändert sich die Anzeige auf dem Bildschirm an der Decke. Wir sind doch im richtigen Wagen 37 und fallen in unsere Sitze. Philipp fragt die beiden Sitznachbarn, was hier los ist. Ulf sucht in der Bahn-App nach Antworten. Langsam wird klar, der Zug auf der Strecke Berlin-Hannover ist nur halb so lang wie geplant. Einer der beiden Zugteile ist kaputt gegangen. Ein Ersatzzug stand offenbar nicht zur Verfügung. Nach etwas über 2 Stunden im überfüllten Zug kommen wir in Hannover an, mit 30 Minuten Verspätung. Wir müssen weiter in Richtung Hamburg. Bereits in 10 Minuten soll ein ICE gen Norden abfahren, so die Anzeige. Ein bisschen komisch ist, dass dieser Zug nicht im Fahrplan zu stehen scheint. Dann stellt sich heraus, der ICE steht im Fahrplan, allerdings fast 2 Stunden früher, sodass er eigentlich längst hätte weg sein müssen. Nun aber hat er 85 Minuten Verspätung und wir können einsteigen. Gut für uns, dass dieser Anschluss so nahtlos funktioniert. Aber nervig für alle, die wesentlich früher in Hamburg sein wollten. Hinzu kommt, eigentlich sollte der Zug in Hamburg 3-mal halten. Am Hauptbahnhof, am Bahnhof Dammtor und in Hamburg-Altona. Wird er aber nicht. Der ICE endet heute ausnahmsweise am Hauptbahnhof. Wer nach Altona will, muss Taxi fahren oder S-Bahn. Dieses kühne Manöver, bei dem die Bahn eiskalt Haltestellen entfallen lässt, hat in Bahnkreisen einen eigenen Namen. Die Pofalla-Wende ist angesagt, wenn ein Zug heftige Verspätung hat. Dann fährt er die letzten Bahnhöfe auf der Strecke einfach nicht mehr an und dreht früher um. Schlecht für die Passagiere, gut für die Bahn, denn der Zug kann seine Rückfahrt in die andere Richtung wieder halbwegs pünktlich starten. Benannt ist dieses Manöver nach dem früheren Bahnmanager und CDU-Politiker Ronald Pofalla, der 2017 bis 2022 für die Infrastruktur der Bahn verantwortlich war. Die Pofalla-Wende schönt die Verspätungsstatistik. Denn ein Zug, der in einen Bahnhof gar nicht erst einfährt, ist nach Bahnlogik auch nicht verspätet. Er ist schlicht nicht gekommen und da die Statistik Verspätungen sammelt, tauchen Bahnhöfe hinter der Pofalla-Wende darin nicht auf. Pofalla ist Geschichte, seine Wende aber gängige Praxis und eines jener Symptome, das Fahrgäste regelmäßig daran erinnert, dass die Deutsche Bahn aus dem letzten Loch pfeift. Dabei wird sie als Rückgrat der Verkehrswende dringend gebraucht. Und viele Menschen lieben Bahnfahren als klimafreundliches, bequemes und im Prinzip schnelles Verkehrsmittel, das nebenbei auch noch als Büro, Kinderzimmer oder Restaurant dienen kann. Doch die Deutsche Bahn erfüllt selbst moderate Erwartungen nicht mehr. Sie könnte das beste Verkehrsmittel der Welt sein, schnell, sauber, bequem und effektiv. Lesezimmer, Coworking Space, Spielplatz. Pünktlich, digital, Lastenesel. Es schmerzt, dass sie es zu oft nicht ist. In diesem Kapitel zeigen wir, welche Weichen gestellt werden müssen, damit die Bahn wieder in die richtige Richtung fährt. Verkehrswende statt Pofalla-Wende.